Ich ritt im Traum in einem rauen Haufen durch ausgebrannte Disneyland-Idyllen, durch Trümmerschluchten ehemaliger Städte und über Felder, Äcker, Weiden, die noch glühten, vorbei am Brunnen voller toter Katzen, vorbei am Brunnen voller Menschenhaare. Und einmal lebten wir an einem Brunnen, da saß ich vor unendlich vielen Jahren mit Freunden und Kumpanen und Genossen, die längst an fernen Herrenhöfen tanzen. Nur einer saß noch da und winkte, nur einer saß noch da, begann zu singen. Weiter, weiter, weiter, hoppe, hoppe, reiter. Weiter, weiter, weiter, hoppe, hoppe, reiter. Schweig, rief ich zurück, sonst spalt ich dir den Kopf. Ja, weiter, weiter, weiter im Getrappel, im Dunst der Tiere und der eigenen Leiber. Zaumzeug klirren, Bieren rufen, schnauben, Mauersegler schwärmen unsere Begleitung. Ja, weiter im Galopp, ja, schneller, schneller, schneller, weiter. Wir dürfen nicht zu spät kommen zur Krönung. Meine Mutter soll den Sprengstoff zünden, das muss ich dieses Mal verhindern. Weiter und vorbei an Bürger, Bauer, Bettelleuten, Winkelemente schwenkenden Statisten und in den Straßengräben die Gefährtinnen der Lebensabschnitte in rosa Limousinen. Weiter, weiter, weiter, hoppe, hoppe, reiter. Weiter, weiter, weiter, hoppe, hoppe, reiter. Höre ich den geilen Ruf der Konkubinen. Staus im Wege und in Richtung des Palastes, aufgehalten gilt nicht, rufen die Begleiter. Und jetzt blank gezogen, unser Haufen teilt die Menge. Tanks und ausgekohlte Abschussrampen, Barrikaden, die wir drüber setzen, nehmen. Und einmal hängt ein Skalp an meinem Sattel, die Söhne aufgeschlossen an die Spitze unseres Haufens rufen, Papa, los, Beeilung. Blut und Flieder in der Luft und Weihrauchschwaden, die Erinnerung an meine junge Mutter, an Marzipan und Milch und Blumenpuder. Hunderte Eventfans tanzen in den Gassen. Weiter, weiter, weiter, hoppe, hoppe, reiter. Weiter, weiter, weiter, hoppe, hoppe, reiter. Feuern sie wie Tour de France Kumpanen an. Die Zeit wird knapper, dichter das Gedränge. Die Gäule stöhnen unter unseren Hieben. Sie rennen alle nieder, die nicht weichen. Endlich die Silhouette des Palastes. Der Ablauf des Geschehens festgelegt, glatt nach Sekunden. Ein Räderwerk, perfekte Planung. Alles Roger, der Sprengstoff eingestickt in Spitzenbettchen, das den Hals des Königs länger scheinen lässt. Allerbestes Material aus Böhmen, das wissen unsere eingeweihten Prätorianer. Die Zuverlässigkeit der Mutter ist Legende. Es darf nicht passieren, also weiter schneller. Weiter, weiter, weiter, hoppe, hoppe, reiter. Weiter, weiter, weiter, hoppe, hoppe, reiter. Hör ich über uns den Ruf der wilden Schwäne. spanische Reiter, drüber weg und in die Gerade. Kenne die Brücke und direkt das Bernsteintor im Jagen. Trommelnder Hufschlag und die Pferde schreien. Da liegt die Ortensburg, der Blutpalast seit 1000 Jahren. Die Wache schwarz in alten Kruppstahlpanzern. Die Leibgardistinnen in weißen Splitterwesten. Sie gehen voran, der König kommt die Treppe runter. Meine Mutter wie die Fatima Madonna drüben in der Nische. Ihre Hände sind am Drücker. Ich werfe mich vom Gaul und ihr entgegen. Und ehe ich sie enthaupten kann, erwache ich beglückt. Und bis zum Abend sing ich vor mich hin ganz leise. Weiter, weiter, weiter, hoppe, hoppe, Reiter. Weiter, weiter, weiter, hoppe, hoppe, Reiter. Weiter, weiter, weiter, wenn er fällt, dann schreit er. Felder in den Graben, fressen in die Raben. Macht der Reiter plumps, so fällt er in den Sumpf.